Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenest, Bernd Pirat, LP Trop, Vorstandswahl. Ich habe eine Basisgucke gefunden. Sven, wie geht's dir? Mir geht's blendend, danke. Ja, du bist jetzt seit heute Morgen nicht mehr im Vorstand, stehst auch nicht zur Wahl. Das bedeutet, Vorstandszeit ist für dich vorerst oder komplett vorbei. Was sagst du rückblickend vom Gefühl her? Vom Gefühl her kann ich nur sagen, das war großer Müll. Ich war ja vorher schon im Kreis Soest Vorsitzender und habe halt so leichtgläubig gedacht, ja, das, was ich da so erreicht habe, das könnte ich mit einfach übertragen auf den Landesverband. Und das hat vorne und hinten einfach nicht hingehauen. Auch gerade, ich habe ja auch in meiner Antrittsrede gesagt, seinerzeit, ich bin halt Streitschlichter und Diplomat und so. Und ja, in keiner Amtszeit, ich meine, die L hat es eben gesagt, als es um das Schiedsgericht ging, 18 Verfahren irgendwie. Nirgends hat es so geknallt oder zu keiner Zeit hat es so geknallt in der Piratenpartei als in meiner Vorstandszeit. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, liegt es daran, dass du Vorstands war oder gab es andere Gründe? Weil ich würde auf andere Gründe tippen. Ja, das sind natürlich andere Gründe. Das ist einfach die Masse an Leute, die eingetreten sind. Nach der Landtagswahl quasi waren sie erstmal ganz entzückt, dass wir 20 Piraten im Landtag haben. Und dann haben sie sich aber kennengelernt und man geht nun mal auch nicht in eine Partei, um auf Kuschelkurs zu gehen, sondern das macht man ja, weil man irgendwie streitbar ist. Und dann haben sich halt eben streitbare Leute mal ein bisschen genauer kennengelernt und dann ging es da halt eben zur Sache. Man hat also festgestellt, dass man auch Differenzen hat und manche konnten sich damit arrangieren und bei anderen schaukelt es sich hoch. Richtig, genau. Und wir haben ja versucht, das auch irgendwie von außen zu steuern oder da irgendwie heilend einzugreifen und das hat halt eben vorne und hinten nicht hingehauen. Das haben wir ja zum Beispiel in Gelsenkirchen gesehen, was ja dann vollkommen eskaliert ist bis zur Geschichte mit Klaus Hammer. Und aber das war nicht das Einzige. Also ja, wir haben uns quasi nur mit parteiinternen Querelen rumgeschlagen und wenn ich mal irgendwie mit der Presse zu tun hatte, dann war das halt eben, weil wieder irgendwo ein Gate hochgekocht ist und das war's und das befriedigt einen auch nicht. Es hört sich ja schon alles sehr negativ an. Wenn man mal absieht von ja, kann man nicht absehen, aber dieser Unterschied Kreisvorsitzender zum Landesvorsitzenden. Also kannst du das irgendwie quantifizieren oder kannst du einfach sagen, wo die Unterschiede da wirklich liegen? Also ich kann als Kreisvorsitzender, denke ich mal, meine Leute ein bisschen, ich kenne halt alle dann letzten Endes oder sagen wir mal, die Aktiven im Kreis kennt man dann alle. Im Land habe ich mir Mühe gegeben, möglichst viele Leute kennenzulernen. Ist mir auch relativ gut gelungen. Ich kannte ja vorher schon eine Menge Leute. Aber das ist halt eben auch das Problem, wenn du dann in Soest sitzt und in Aachen kloppt sich einer. Nicht, dass sich in Aachen irgendwas so in der Richtung entwickelt hätte, aber das ist halt eben diese Entfernung dazwischen. Das kannst du nicht überbrücken und das kann man dann auch nicht per Mail lösen, weil da fehlt einfach das ganze Zwischenmenschliche. Da muss man halt vor Ort sein und da muss man auch den Leuten bekannt sein und dann kannst du halt eben sagen, ja, hier ist der Papa Schlumpf, der bringt jetzt alles wieder ins Lot. Mhm. Aber das hat so nicht funktioniert. Wobei sich mir dann ja auch die Frage stellt, ob das überhaupt, selbst wenn man dann in der Nähe wohnt, möglich ist. Weil ich sag mal, wir haben 53 Untergliederungen, wenn ich jetzt da richtig im Kopf habe. Ich sag mal andersrum gefragt, kann man als Landesvorsitzender in allen 53 Unterbezirken da den Streitschlichter spielen? Nein, das geht nicht. Ganz klare Aussage, das funktioniert nicht und da müssen auch die Kreise und auch die Leute, die jetzt irgendwie ein VKV-Büro haben, sich mal an die Nase packen und sich mal fragen, ob sie das nicht irgendwie selber in den Griff kriegen können und anstatt dann zum Vorstand zu laufen. Also das kann nicht funktionieren. Du bist ja nur noch irgendwo am Feuerlöschen. Also du kommst vor lauter Feuerlöschen nicht mehr zur richtigen politischen Arbeit, verwaltenden Arbeit, Entschuldigung, ja, Blitzen. Aber halt auch dazu nicht mehr, ne? Ja, und letzten Endes hat es dann, also war es mit einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass ich halt eben auch so lange ausgefallen bin, gut, da kamen noch andere Baustellen dazu, Beziehungen, Arbeit, das ist halt alles auf mich eingebrochen. Und ich habe dann tatsächlich so Ende Oktober, Anfang November einen leichten Burnout gehabt und Depressionen davon getragen. Das, sorry Leute, aber so können wir auch nicht mit unseren eigenen Leuten umgehen. Quasi der 6.000, ja gut, das sind ja nicht alle 6.000, aber es ist ein großer Teil, dann einfach Scheiße schmeißt, ohne darauf zu achten, dass es diesen Menschen dann kaputt macht. Ja, richtig, genau. Mhm. Wobei das jetzt in der Situation noch nicht mehr so war, aber das, ich sag mal, wenn ich nicht eine sehr, sehr gefestigte geistige Struktur hätte und zusätzliche Antidepressiva genommen hätte, wäre ich jetzt auch beim Gutachtengeld wieder gnadenlos vor jemand geknallt. Und genau das ist allen passiert, das ist Chrissy passiert, das ist Steffi passiert, das ist Alex passiert. Man wird einfach mit dieser Meute dann nicht mehr fertig. Mhm. Geistig. Ja, du sagtest gerade Meute, hast du das wirklich so empfunden, als ob du da, dass eine Hexjagd gelaufen wäre? Oder wie, man kennt es ja immer nur entweder von außen oder von der anderen Seite. Jetzt, wo du, ich sag mal, nicht mal vorsitzend bist, wie war das für dich? Wirklich mal ganz brutal gefragt, wenn du darauf antworten möchtest. Ich habe das als Hexjagd empfunden, ja, genau. Das ist so, da ist ein Fehler passiert, ja. Das hätte nicht passieren dürfen, aber wie Steffi das auch in ihrem Blog geschrieben hat, da waren tatsächlich zu der Zeit nur vier Leute, die im Vorstand wirklich was gemacht haben. Und dass die dann nicht klargekommen sind. Ich meine, gut, jeder hat halt eben so seine Probleme gehabt und ja, aber das ist dann halt so. Ne? Ja, ich frage mal andersrum. Es wird dann immer sehr leicht gesagt, ja, dann hätten sie doch was sagen können, hätten sie Hilfe bekommen. Meinst du, das funktioniert wirklich? Und ich sag mal, um jetzt auch mal den Blick nach vorne zu richten, was würdest du dem neuen Vorstand empfehlen? Ich glaube, es funktioniert nicht. Dem neuen Vorstand kann ich nur empfehlen, sich zurückzunehmen, wenn die Zeit dafür ist, sich mit den Auszeiten abzuwechseln. Die werdet ihr nehmen müssen. Das ist so. Und seht halt zu, dass ihr irgendwie mindestens die Hälfte der Leute am Laufen haltet und die andere Hälfte soll dann mal die Füße hochlegen. Hm. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann müssen halt eben alle wieder ran. Da müssen aber auch alle ran, egal wie es einem dann geht oder wie schlecht es einem selbst geht. Und das ist halt eben auch eine Geschichte, wo auch ich versagt habe, was ich nicht geschafft habe. Hm. Es gab ja einige Anträge, den Vorstand zu verkleinern und zu vergrößern. Meinst du, die Anzahl der Personen im Vorstand, gerade auch bei der Größe Nordrhein-Westfalen, ist relevant? Sollte man da vergrößern oder nicht? Also würde das die Arbeit erleichtern? Nö, glaube ich nicht. Ich kann natürlich nicht für die Verwaltung sprechen, aber ich sag mal, die Positionierung des Vorsitzenden mit der Außenwirkung, ich habe ja nichts zu tun gehabt. Also ich meine, die Presse hat sich überhaupt nicht mehr für uns interessiert, es sei denn, es gab wieder irgendein Geld, sei es jetzt von der Fraktion oder sei es vom Landesverband. Dann habe ich halt eben mal so kleine Interviews gegeben, aber Punkt. Also wir waren da mit drei Leuten als Vorsitzende. Das hat funktioniert. Also das war, da hatte man durchaus noch Kapazitäten für andere Dinge. Gut, alles klar. Was nimmst du dir jetzt für das kommende Jahr vor? Also ich mache jetzt erstmal einen Monat Pause. Ich werde auch nicht zum Bundesparteitag fahren. Da kommt auch ein Kollege aus Thailand, der ja schon da ausgewandert ist. Und mit dem, da werde ich die Zeit lieber mit dem verbringen. Und wie gesagt, einen Monat Pause. Und danach geht es für mich wieder los. Also ich bin ja weiterhin noch Direktkandidat in Soest. Als solcher stehe ich dann natürlich für den Wahlkampf zur Verfügung. Werde auch Podiumsdiskussionen mitmachen, habe auch schon eine gemacht. Ich werde versuchen, den Kreisverband wieder aufzubauen. Ich werde die Sozialpiraten wieder mit aufbauen und hoffe dann auch auf Johannes, der dann demnächst wieder dazu stößt. Aber das wird erstmal alles ganz piano passieren. Gut, dann wünsche ich dir, dass du dich erstmal ordentlich erholst. Weil du siehst auch, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ein bisschen geschafft aus. Das liegt aber mit daran, dass ich gestern mit dem Tilly und mit dem Mensch 2.0 bis 4:30 in Bottrop in der Innenstadt versackt bin. Warum machst du sowas? Weil ich es kann. Schön, super, Mann. Sven, vielen, vielen Dank, auch gerade, weil das schon sehr persönlich war und sehr tiefgehend war. Ja. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du dir vorgenommen hast und erhol dich gut.